Diejenigen, die ungläubig waren, sagten zu ihren Gesandten: Wir werden euch ganz gewiss aus unserem Land vertreiben, oder aber ihr kehrt zu unserem Glaubensbekenntnis zurück. Ja, also diese Art von Zwang, diese Ausweisung, oder aber ihr lebt so, wie wir es euch vorschreiben. Ja, das scheint es also schon immer gegeben zu haben. Da gab ihnen ihr Herr als Offenbarung ein: Ganz gewiss werden wir die Ungerechten vernichten. Ja, weil das ist eine Art Unrecht, andere Menschen zu zwingen, ihren Glauben aufzugeben, sie zu foltern, sie zu vertreiben, ihnen ihr Besitz wegzunehmen. Das ist ein großes Unrecht. Und Allah gab ihnen ein: Wir werden die Ungerechten vernichten. Das, was sie euch androhen, werden wir sie kosten lassen. Und wir werden euch ganz gewiss nach ihnen das Land bewohnen lassen. Dies gilt für denjenigen, der meinen Stand fürchtet und meine Androhung fürchtet. Ja, also mein Stand bedeutet meine Stellung als Richter am Tag des jüngsten Gerichts. Ja, also wer fürchtet, am Tag des Gerichts vor mir stehen zu müssen, und meine Androhung fürchtet. Und sie riefen Allah um Sieg über die Ungläubigen an. Und enttäuscht wurde jeder widerspenstige Gewalthaber. Ja, also das Ende ist quasi immer, salopp gesagt, das Ende ist immer für die Guten. Ja, die Guten gewinnen. Die nicht Unrecht taten, die Unrecht erlitten, und die Tyrannen haben immer ein schlimmes Ende erfahren. Hinterdrein kommt für ihn die Hölle und er bekommt eitriges Wasser zu trinken. Das eitrige Wasser soll das Wasser aus ihren eigenen Wunden sein, und das, was von ihnen kommt, wird ihnen wieder zugefügt. Das, was von ihnen an eitrigen Wunden, das Wasser aus ihren eitrigen Wunden, was sie ihren Körper verlässt, wird ihnen wieder als Trank gegeben. Das er schluckt, aber beinahe nicht hinunterbringt. Und der Tod kommt zu ihm von überall her, doch kann er nicht sterben. Und hinterdrein kommt harte Strafe. Ja, also Allah beschreibt hier also in sehr lebendiger Form die Strafe dessen, der Unrecht tut. Und zu solch einem Ausmaß, dass er jemand anderen, nicht nur, dass er selber nicht glaubt oder selber grob verweigert, sondern nein, er zwingt andere noch, dass sie ihren Glauben schwer oder fast gar nicht mehr ausleben können. Das ist bei Allah ein großes Unrecht. Dies ist das Gleichnis derjenigen, die ihren Herrn verleugnen. Ihre Werke sind wie Asche, auf die der Wind an einem stürmischen Tag heftig bläst. Sie haben keine Macht über etwas von dem, was sie erworben haben. Das ist wirklich der tiefe Irrtum. Ja, Allah setzt also ein Gleichnis hier. Die Gleichnisse im Koran sind immer für uns, dass wir ein bisschen nachdenken, dass wir uns ein bisschen was vorstellen und versuchen zu verstehen, was will Allah uns da sagen. Stellt euch mal vor, als Kinder haben wir oft bestimmt, habt ihr auch schon mal gespielt, wenn die Blätter im Herbst abfallen. Und wenn ein starker Wind ist, dann hat man gespielt, dass man versucht, die Blätter einzufangen. Aber wenn der Wind wirklich stark ist, dann hat man eigentlich keine Chance. Die fliegen einfach davon in alle Richtungen. Und warum sind die eigentlich so leicht und so ohne Gewicht, diese Blätter? Weil sie ja eigentlich nicht mehr lebendig sind. Die fallen ja ab, weil sie abgestorben sind. Sie fallen ab, sie sind jetzt leicht und welk. Und sie haben kein Gewicht. Sie sind nicht mehr nützlich. Hier genauso die Taten derer, die Allah hier beschrieben hat, die Ungerechten, die Ungläubigen, deren Taten, die haben keine Basis. Sie haben das Kriterium für eine gute Tat nicht erfüllt. Also, diejenigen, die Kufr tun, deren guten Taten des Diesseits werden im Jenseits kein Gewicht haben. Ob sie nun vielleicht Almosen gaben oder jemanden anlächelten oder mal freundlich waren, das alles sind gute Taten und sie haben damit auch Gutes getan. Die Tat wird nicht in Frage gestellt. Nur, sie haben damit nicht das Jenseits erstrebt, und diese Tat wird im Jenseits kein Gewicht haben. Sie wird dort kein Gewicht haben. Wie wird sie sein? Wie ein Haufen voll von Asche an einem stürmischen Tag. Ja, und Blätter sind ja noch etwas da. Wenn du es fängst, dann hast du was in deiner Hand. Aber Asche, selbst wenn du etwas davon einfangen solltest, wenn der Wind es heftig umherbläst, dann bleibt eigentlich in deiner Hand nichts vorhanden. Nichts, es bleibt gar nichts. Es ist so, als ob man nichts in den Händen hat. Obwohl Asche steht ja dafür, dass etwas verbrannt wurde. Also da war Energie, die umgewandelt wurde. Und da ist ja jetzt ein Haufen Asche, man sieht es ja. Nur wenn der Wind das einmal umhergeblasen hat, dann bleibt nichts mehr davon übrig. Es ist nutzlos, es hat keine Konsequenz. Ja, warum? Nochmal, weil sie es nicht fürs Jenseits getan haben. Stellt euch mal vor, man hat wertvolles Papier, wie für diese alten Dokumente, ja, diese, oder Regierungsgeschäfte werden darauf als beurkundet. Wertvolles Papier, wertvollen Stift, und dann nimmt man beide diese Utensilien und malt immer weiter kleine Muster drauf. Punkte, Striche und malt ein kleines Männchen hier, ein kleines Männchen da und bemüht sich und man kann ja Stunden damit verbringen und das selber vielleicht wirklich als großes Kunstwerk betrachten, aber eigentlich weiß jeder, der Verstand besitzt, das ist nichts wert. Man hat es nicht dafür benutzt, wofür es da ist. um wertvolle Informationen zu verurkunden, ja, eine Urkunde daraus zu machen. Und das wird, ja, das ist auch ein Gleichnis dafür, diese Nutzlosigkeit dieser Asche. Allah möge uns davor bewahren, dass wir meinen, wir hätten Gutes getan. Das werden wir am Ende von Surat al-Kahf auch nochmal lesen. Dass man meint, man hätte ja so viel Gutes getan, aber man hat die Kriterien vernachlässigt oder durcheinander gebracht oder für andere Zwecke gearbeitet. Das ist auch, davor wird auch sehr gewarnt im Islam, dass man für falsche Zwecke Gutes tut. Ja, also das Gute ist gut, wenn es für einen guten Zweck gemacht wurde. Dann ist es wirklich nützlich, und zwar solch ein Nutzen, der bis ins Jenseits sich erstreckt. Siehst du nicht, dass Allah die Himmel und die Erde in Wahrheit erschaffen hat? Wenn er will, lässt er euch vergehen und bringt eine neue Schöpfung. Und dies ist für Allah keineswegs schwer. Und sie erscheinen alle vor Allah. Dann sagen die Schwachen zu denjenigen, die sich hochmütig verhielten: Wir waren doch eure Gefolgsleute. Könnt ihr uns nun vor Allahs Strafe etwas nützen? Sie sagen, also die Hochmütigen, die Führer waren, die Führungspersönlichkeiten waren, die Elite, die anderen haben sie einfach nur nachgeahmt. Sie sagen, wenn Allah uns recht geleitet hätte, fürwahr, hätten auch wir euch recht geleitet. Gleich ist es in Bezug auf uns, ob wir ängstlich sind oder standhaft bleiben. Es gibt für uns kein Entrinnen. Das wird also die Verzweiflung sein am Tag der Auferstehung. Diese Gleichgültigkeit im Sinne von, sie haben ja Angst, aber Gleichgültigkeit im Sinne, dass sie genau wissen, jetzt ist alles zu spät. Jetzt ist nicht mehr die Möglichkeit, sich zu ändern. Und das ist eine sehr wichtige Lektion für jeden Menschen. Bevor ihr jemanden nachahmt, zum Führer nehmt, zum Leiter nehmt, zum Idol macht, zum was auch immer, erstmal schauen, wozu ruft dieser Mensch. Ja, und da kann äußerlich auch alles stimmen, von wegen äußerliche Merkmale von Frömmigkeit, die können sogar da sein. Dann ist es sogar besonders gefährlich, weil es ja nicht mehr ganz klar ist, ob da eine Gefahr lauert oder nicht. Immer erstmal überprüfen, soweit wir können. Viele von uns haben nicht die Mittel. Allah möge uns vergeben, wenn wir unser Bestes tun, aber dann wegen Mangeln an Mitteln oder wegen Mangeln an Möglichkeiten nicht mehr weiter überprüfen können. Bei uns ist es meistens Mangel an Wissen. Allah möge jedem vergeben, der aus bester Bemühung heraus trotzdem einen Fehler macht. Und Allah ist barmherzig. Bevor man jemanden folgt, schauen, wohin ruft er, wohin geht er selber. Weil man geht ja hinterher und wird letztlich dasselbe Ergebnis kosten müssen. Und der Satan sagt, nachdem die Angelegenheit entschieden ist: Gewiss, Allah hat euch ein wahres Versprechen gegeben. Und ich habe euch etwas versprochen, es aber dann gebrochen. Und ich hatte keine Macht über euch, außer dass ich euch gerufen habe und ihr auf mich gehört habt. So tadelt mich nicht, sondern tadelt euch selbst. Ich kann euch nicht zu Hilfe kommen und ihr könnt mir nicht zu Hilfe kommen. Ich weise es ja von mir, dass ihr mich zuvor Allah beigesellt habt. Gewiss, für die Ungerechten gibt es schmerzhafte Strafe. Hier ist also diese, in Anführungsstrichen, Loyalität von Shaitan, dass er einen im Stich fallen lässt, jede Verbindung kündigt und jede Verantwortung von sich weist und sagt, ich habe euch nur gerufen. Zwingen konnte ich euch nicht. Und er hat ja recht mit dem, was er sagt. Zwingen konnte er uns nicht. Ja, er zeigt uns attraktive Dinge, Verführungen, und wir sind es, die dann aktiv werden und dieser Verführung folgen. Aber wie wird er uns verraten? Und dieser Schirk, den er hier anspricht, dass ihr mich neben Allah, ich weiß es ja von mir, dass ihr mich zuvor Allah beigesellt habt, also Schirk mit mir gemacht habt, an Allah. Was ist damit gemeint? Manche sagen, dass wirklich die Götzenanbeterei damit gemeint ist. Aber Schirk ist im Koran auch auf verschiedene Arten beschrieben worden. Einmal natürlich dieser offenkundige Schirk, dass man sich vor einem Götzen verneigt. Aber dann heißt es im Koran auch, das hast du nicht die gesehen, die ihre eigene Neigung zum Gott neben Allah gemacht haben. Dann jede Art von Gehorsam an Shaitan. Das heißt, wenn Shaitan etwas gebietet und man ihm gehorcht, das ist leider in vielen üblen Taten so, zum Beispiel das Verändern der natürlichen Fitra, der natürlichen Veranlagung des Menschen, wie wir in Surat An-Nisa gelesen haben, ist ein Gebot von Shaitan, wenn ihr so wollt. Wer dem gehorcht, der hat Shaitan gehorcht und somit hat er ihn auch ihn zum Gesellen an Allahs Göttlichkeit somit gemacht. Allah möge uns alle davor bewahren. Und für die Ungerechten gibt es schmerzhafte Strafe. Aber diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, werden in Gärten eingelassen, durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben, mit der Erlaubnis ihres Herrn. Ihr Gruß darin wird sein Friede. Siehst du nicht, wie Allah ein Gleichnis von einem guten Wort geprägt hat? Es ist wie ein guter Baum, dessen Wurzeln fest sitzen und dessen Zweige in den Himmel reichen. Er bringt seinen Ernteertrag zu jeder Zeit hervor, mit der Erlaubnis seines Herrn. Und Allah prägt für die Menschen Gleichnisse, auf dass sie bedenken mögen. Das gute Wort Kalimatun Tayyiba, gut und rein, Tayyib bedeutet auch rein, das gute, reine Wort, ist welches Wort? Welches das reinste, das beste Wort? Welche Rede ist die beste und die reinste? Kalimatu La ilaha illallah, es gibt keine Göttlichkeit außer Allah. Keiner ist anbetungswürdig außer Allah. Hier also, sprich mit anderen Worten, der Iman. Ja, und wenn ihr das noch weiter ausführen möchtet, der komplette Iman ist, dass man auch bezeugt, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte und Prophet Allahs ist. Ja, aber wir können das umfassend sagen, das gute Wort ist das Wort von Iman, von Glauben. Und der Glaube ist also wie ein guter Samen und aus dem wächst ein guter Baum. Und in der Auslegung heißt es, der gute Baum steht hier für was? Für den rechtschaffenen Charakter, die rechtschaffene Persönlichkeit des Gläubigen, dessen Wurzeln nämlich der Glaube sind. Dessen Wurzeln der Glaube sind. Dieser ist wie ein guter Baum. In einem authentischen Hadith wird dieses Gleichnis auch, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Gleichnis auch ausführt oder verdeutlicht, und dort wird der Gläubige mit dem Dattelbaum verglichen. Wahrlich, der Gläubige ist wie ein Baum, wisst ihr, welcher Baum das ist? Und die Sahaba haben alle ihre Meinung dazu gesagt, und am Ende hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann also klargelegt, das Gleichnis des Gläubigen ist das Gleichnis des Dattelbaums. Er ist wie ein Dattelbaum. Das sind Parallelen. Nämlich wie Asluha Thabit, die Wurzeln sind fest begründet. Was waren nochmal die Wurzeln des Gläubigen? Sein Iman, sein Glaube, das, was innen liegt. Ja, die Wurzeln des Baumes sind nicht an der Erdoberfläche zu sehen. Die sind unter der Erdoberfläche, und von manchen Bäumen sind sie tief unter der Erdoberfläche. Je tiefer, desto fest begründeter steht der Baum. Je tiefer, desto fest begründeter steht und wächst der Baum, und desto höher hinaus kann dieser Baum auch, und so fruchtbarer wird dieser Baum auch sein. Dicke, kräftige Wurzeln. Besonders der Dattelbaum ist auch dafür bekannt, dass er sehr dicke und sehr kräftige Wurzeln hat. Und so soll der Gläubige also auch einen kräftigen, einen fest begründeten Iman haben, der tief in seinen Herzen gewurzelt hat, damit seine Persönlichkeit umso höher hinaus wachsen kann und umso nützlicher und fruchtbarer und süßer und süßere Früchte tragen kann, je tiefer und kräftiger sein Iman ist. Und seine Blätter, wa faruha fis sama, und seine Äste sind hoch hinaus. Das Wort sama bedeutet wörtlich Höhe. Das heißt also nicht jetzt, dass wörtlich der Himmel berührt wird, sondern das soll bedeuten, dass er hoch hinaus wächst. Ein hoher, gerade stehender, fest begründeter, nicht wankender, nicht mal hier und da neigender Baum, sondern feststehend, hoch hinaus. Also ein beeindruckendes Bild, was hier gezeichnet wird. Und was passiert dann noch? Tu'ti ukulaha kulla hinin. Und dieser Baum sieht nicht nur schön aus, ist nicht nur dekorativ, sondern er bringt Früchte zu jeder Zeit. Und der Dattelbaum ist, wenn er einmal gewachsen ist, es braucht sehr lang, bis der Dattelbaum zum ersten Mal, dass man zum ersten Mal ernten kann vom Dattelbaum. Ich habe es jetzt leider vergessen, aber es sind ein paar Jahre, die es dauert. Wenn er dann einmal aber erntefähig ist, dann ist es ein immer grüner Baum. Das ganze Jahr über hat er grüne Blätter. Ja, die verwelken nicht. Er ist also immer schön anzusehen und immer nützlich. Ein durch und durch nützlicher Baum. Und über die Nützlichkeit der Frucht, der Datteln selber, müssen wir gar nicht sprechen. Ist auch leider hier nicht die Zeit dafür. Ja, was wir nochmal daraus, das ist ein Gleichnis, wir sollen etwas daraus verstehen, nämlich, wenn wir gute, nützliche, in Anführungsstrichen süße Persönlichkeiten werden wollen, dann ist es essentiell, dass der Iman nicht nur da ist, sondern korrigiert da ist und dass er gefestigt ist, dass er vertieft ist. Dann wird auch unser Charakter ein hoher Charakter sein. Wir werden hohe Ziele haben. Wir werden über die Allgemeinheit und über das Gezwitscher der Allgemeinheit, die kleinen Dinglichkeiten dieser Welt, werden wir hinaussteigen können und ein höheres Ziel haben, ein höheres Anliegen haben, ein Anliegen haben, was höhere Ideale, von höheren Idealen getragen wird, als nur die Befriedigung unserer Neigungen. Die Blätter des Dattelbaums sind auch sehr fest. Die Früchte des Dattelbaums sind sehr, sehr süß. Die Dattel ist ja schon fast ein Symbol für Süße. Was bemerkenswert ist aber, falls ihr das schon mal gesehen habt, könnt ihr auch, mittlerweile kann man das googeln, könnt ihr im Internet nach Bildern schauen, diese süßen Früchte, die hängen in Trauben zusammen beim Dattelbaum und sie hängen nach unten. Also der Baum wächst hoch, aber die Blätter und auch die Früchte neigen sich nach unten. Dann, was auch bemerkenswert ist, die sind, wie ich eben sagte, schon sehr süß. Dann Datteln halten auch sehr lange. Das heißt, die sind nicht eine Eintagsfliege, sondern die sind wirklich lange haltbar. Wenn man sie richtig lagert, kann man sie sogar jahrelang haltbar machen. Und sie sind, wie gesagt, sehr nützlich. Nicht nur im Geschmack, wie unsere Süßigkeiten sind. Die sind zwar nützlich im Geschmack, sind ein großer Genuss, aber wir wissen alle, sie machen uns eigentlich nicht gesünder. Viele von uns sogar vielleicht krank. Nein, die Dattel ist anders. Sie ist nicht nur süß, sieht nicht nur gut aus, ist nicht nur eine schöne Erscheinung, sondern sie ist wirklich gesund. Sie ist wirklich nützlich. Sie kann sogar Krankheiten heilen. Ja, das, wie gesagt, leider haben wir jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen, aber ja, geht und lest selber darüber nach. Und jetzt kommen wir zum Gläubigen. Der Gläubige ist wie der Dattelbaum. Er hat einen festen Iman, er hat einen großartigen Charakter. Er hat keine Kleinherzigkeit, er ist nicht engherzig. Er ist ein durch und durch nützlicher Mensch. Er hat ein süßes Benehmen, einen süßen Charakter und ein süßes Benehmen, ein süßes Verhalten. Was besonders schön ist, er ist demütig. Ja, er tut nicht nur Gutes und ist gut und ist nützlich, um dann abzuheben, ja, um dann seine Nase hochzuhalten, sondern bei all dem ist er demütig. Er ist demütig, er lässt sich, er ist ein Mensch, der sich vor Allahs Größe verneigt, der sich beugen kann, der nicht seine eigene Größe sucht, sondern einfach nur nützlich sein will, der Menschheit nützlich sein will, der Schöpfung Allahs nützlich sein will. Und er ist keine Eintagsfliege, sondern seine Frömmigkeit ist eine beständige. Ja, er ist nicht einmal im Monat nach einem besonders guten Vortrag ist er voller Elan und dann wieder wochenlang schafft er es vielleicht nicht mal seine Pflichten einzuhalten, sondern er ist etwas, ein beständiger Charakter, ein geduldiger Charakter. Man kann noch so viele Sachen dazu sagen. Der Dattelbaum ist auch ein Baum, der unglaublich wenig Wasser braucht. Er lebt ja in der Wüste, ist er vor allem zu finden. Also mit sehr wenig bekommen, gibt er unglaublich viel zurück. Mit wenig bekommen, viel zurückgeben. Ja, was haben wir gelesen? Er wehrt das Schlechte mit dem Guten ab. So ist der Gläubige. Und er ist kein Mensch, der nur für die eigenen Bedürfnisse lebt. Was haben wir gelesen? Das, was den Menschen nützlich ist, das verbleibt auf Erden. Der Gläubige ist eine Persönlichkeit, wenn man ihn sieht, verspürt man Freude. Wenn man ihn sieht, verspürt man Freude. Ja, nicht mürrisch, ungepflegt, schlecht riechend, nörgelig, Pessimismus verbreitend, Undankbarkeit verbreitend, Sektiererei verbreitend. Ja, das sind alles Dinge, die die Menschen unruhig machen und traurig machen und auch schlechte Informationen verbreiten, Lügen verbreiten, zwischen den Menschen Streit erregen. Das sind alles Eigenschaften, die sind nicht nützlich, die sind genau das Gegenteil. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in sehr strengen Aussagen davor gewarnt, solche Dinge zu tun. Es wird auch mit Strafe gedroht für Menschen, die solches tun. Und der Gläubige sollte von all diesem das Gegenteil sein. Jetzt fragen wir uns selber, sind wir so, wie es in diesem Bild hier gemalt wurde? Stehen wir fest, wie ein Stamm, fest begründet in der Religion? Nicht wankend, mal hier, mal da, geplagt von Zweifeln? Sind wir hochherzige Menschen? Haben wir hohe Ideale? Oder sind wir ja, wie eine Fliege, die fliegt niedrig und wir wissen alle, worauf Fliegen sitzen? Ja, auf Schmutz, auf Unrat? Oder sind wir Menschen, die hoch hinaus wollen, die höhere Ideale haben, mehr wollen als nur uns selber nützen, sondern auch anderen nützen wollen? Ein gutes Erbe hinterlassen wollen? Etwas verändern wollen, positiv verändern wollen? Ja, der Schöpfung Allahs, der Welt Allahs, auf der Welt Allahs einen guten Eindruck und auch Abdruck hinterlassen wollen? Sind wir Menschen, die eine freudige Erscheinung wegen ihrem Benehmen auch sind? Ja, nicht, dass wir jetzt auch in reiner Äußerlichkeit verfallen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war immer gepflegt und er duftete immer und er war eine sehr reinliche und sehr freudige Erscheinung. Aber vor allem war er in seinem Benehmen eine freudige Erscheinung. Ja, nicht, dass wir die Sunna auch jetzt auf Äußerlichkeiten eingrenzen. Ja, und das sind alles jetzt nur Anregungen, dass wir uns selber in diesem Bild mal spiegeln, dass wir uns selber beurteilen können, dass wir uns selber sehen können. Dass wir uns selber sehen können. Das Gegenteil wäre, und das Gleichnis eines schlechten Wortes ist wie ein schlechter Baum, der aus der Erde herausgerissen worden ist und keinen festen Grund mehr hat. Ja, also rausgerissen, die Wurzeln sind oberflächlich, der kann nicht mehr fest stehen, der wankt mal hier, mal da. Wenn ein Wind der Prüfung, ein Wind des Zweifels, ein Wind von Opposition gegen deinen Glauben, wenn ein Windchen weht, fällt dieser Baum um. Er kann nicht bestehen, er hat keine Wurzeln. Der seine Wurzeln nicht pflegt, wo will er dann hoch hinaus wachsen? Er kann ja nicht mal einen Sturm überstehen, ohne dass er wankt, ohne dass er vielleicht sogar den Halt verliert. Allah festigt diejenigen, die glauben, durch das beständige Wort im diesseitigen Leben und im Jenseits. Das beständige Wort ist ja wieder das gute Wort. Was war dann nochmal und das Gleichnis eines schlechten Wortes? Was war jetzt das schlechte Wort? Das Wort des Kuffers, des Unglaubens, der Verleugnen, des Verleugnens der absoluten Wahrheit. Und die absolute Wahrheit ist La ilaha illallah. Und die damit zusammenhängende jedwede üble Rede. Und die kann äußerlich sehr, sehr gefällig auch sein und eine zeitliche Schönheit darstellen und für einen Moment auch attraktiv sein. Ja, aber wenn wir in die Wurzel nachschauen, dann ist diese Rede leicht, oberflächlich, sie hat keine Basis, sie basiert nicht auf Beweis, sie basiert nicht auf Nachdenken, sie hat keinen Bestand. Sie ist eine kurze Eintagsfliege, eine Pflanze ist da, aber sie kann nicht lange bestehen, sie hat keine Wurzeln, Wurzeln sind sehr oberflächlich und bis zum Jenseits wird sie es gewiss nicht überdauern. Ja, wie viel hat, großes Beispiel, wie viel hat Pharaon, der ein Symbol für Tyrannei und Ungerechtigkeit und Unglauben ist, wie viel hat er an Zivilisation, Kultur und Bauwerken hinterlassen? Aber wie viel an Werken, die er hinterlassen hat, haben überdauert und werden ihm bis im Jenseits nützen? Wir wissen alle, wie sein Ende war. Dahingegen also, Allah festigt diejenigen, die glauben, durch das beständige Wort im diesseitigen Leben und im Jenseits. Also Allah verspricht Nutzen nicht nur im jenseitigen, sondern auch im diesseitigen Leben. Doch Allah lässt die Ungerechten in die Irre gehen. Allah tut, was er will. Wie lässt Allah beständig und verleiht Festigkeit im Diesseits? Nämlich durch das Sagen von La ilaha illallah wird der Mensch standhaft gefestigt. Allah gibt ihm die Kraft auszuharren, Hürden zu überwinden, Stürme auszuhalten. Auf den Dien, auf der Religion, den Glauben bestehen zu bleiben. Prinzipien nicht wegzuwerfen, nur weil es mal schwierig ist, gerecht zu sein, wahrhaftig zu sein, Barmherzigkeit zu leben, Treue zu zeigen. Ja, das sind alles Grundprinzipien. Was halten wir von Menschen, die diese Prinzipien einfach wegwerfen? Was halten wir von unseren Freunden, wenn sie diese Prinzipien einfach kurz mal vernachlässigen, weil irgendwas anderes, attraktiveres ihnen in ihren Augen auf einmal Platz genommen hat? Ja, und warum sind diese dann gefestigt? Weil sie ja Allah als Stütze genommen haben. Und genauso auch im Jenseits. Nämlich es fängt schon im Grab, im Leben des Grabes schon an. Wenn sie gefragt werden, dann werden sie nicht wanken, wenn die Befragung im Grab stattfinden wird und die zwei Engel, Munkar und Nakir, kommen werden und den Menschen, der in seinem Grab liegt, fragen werden, befragen, ausfragen werden. Das Man Rabbuk, Ma Dinuk. Und was hast du über den Propheten gesagt? Wer ist dein Herr? Was ist deine Religion? Und was hast du über den Propheten gesandt, der zu euch gesandt wurde? Und derjenige, der in diesem Leben schon La ilaha illallah mit Glauben und Aufrichtigkeit bezeugt hat, Allah wird ihn auch im Jenseits dann festigen und er wird die Antwort wissen. Er wird sagen, Rabbi Allah, mein Herr ist Allah, Dini al-Islam, meine Religion ist al-Islam. Und dieser Mann, das war Muhammad, der Gesandte Allahs und sein Prophet. Und das sind diese drei Usul, die drei Prinzipien, Grundprinzipien unserer Religion, die wir alle kennen. Wer sie noch nicht kennt, der soll sich auch informieren, der soll sich damit auskennen, der soll das lernen, der soll das schon üben, das zu sagen. Wir sollen das unseren Kindern auch beibringen, diese Dinge. Und Allah verspricht, wer sich bemühen wird, und wir machen alle Fehler, wir machen alle Sünden und wir vergessen mehr, als dass wir uns erinnern. Aber wenn die Bemühung da ist, Allah wird, der Segen dieses guten Wortes ist so groß, dass Allah uns im Diesseits und Jenseits dann festigen wird. Und genauso, das Jenseits geht weiter nach dem Grab, wenn die Auferstehung sein wird und die Menschen versammelt werden. Und die Menschen dann, um ins Paradies zu kommen, über die Brücke Sirat gehen werden müssen. Und unter dieser Brücke befindet sich das Höllenfeuer. Ihre Schritte werden nicht wanken. Allah wird ihre Schritte, ihren Stand auf dieser Brücke festigen und ihnen verhelfen, dass sie über diese Brücke gehen können und ihren Weg ins Paradies zur Zufriedenheit Allahs, zur Barmherzigkeit Allahs, hinter sich legen werden. Ja, so wie sie im Diesseits stetig gingen, so werden sie auch dort stetig gehen. So wie sie im Diesseits mit dem Licht Allahs wandelten, werden sie auch im Jenseits das Licht Allahs bekommen. Also wer mit dem Glauben, La ilaha illallah, und das ist jetzt eine Kurzfassung für den gesamten Glauben, der natürlich, wir sind verpflichtet, an mindestens 6 Dinge zu glauben, an die Engel, an die Bücher und so weiter. Derjenige, der mit diesem Iman lebt, der wird all seine Angelegenheiten Allah anvertrauen und das wird ihn dann wiederum festigen, beständig sein lassen. Und wer das alles nicht tut, ma laha min qarar, das hat kein Ergebnis, das hat keinen Bestand, das hat keine Festigkeit, das ist wie ein ausgerissener Baum. Subhanallah, diese Gleichnisse, das ist wirklich jetzt nur auch eine kleine Anregung. Allah möge uns die Gelegenheit geben, dass wir über diese Gleichnisse im Detail sprechen, verschiedene Auslegungen dazu zu Rate ziehen, die verschiedenen Tafasir, die unsere Gelehrten uns hinterlassen haben, das gewaltige Erbe an Büchern. Allah möge uns die Möglichkeit, die Fähigkeit geben, das zu tun. Diese Worte mögen für diese Ayat jetzt Genüge sein. Doch Allah lässt die Ungerechten in die Irre gehen. Allah tut, was er will. Allah möge uns recht leiten. Siehst du nicht jene, die Allahs Gunst gegen Undankbarkeit eingetauscht und ihr Volk in die Wohnstätte des Niedergangs versetzt haben? Also was passiert jetzt nochmal, wenn man Allahs Gunst gegen Undankbarkeit eintauscht? Was passiert? Man ist dort, wo der Niedergang herabkommt von Allah. Nämlich wo? In die Hölle, der sie ausgesetzt sind. Ein schlimmer Aufenthalt. Und sie haben Allah andere als seinesgleichen zur Seite gestellt, um die Menschen von seinem Weg abirren zu lassen. Sag, genießt nur, euer Ausgang wird ja in das Höllenfeuer sein. Sag zu meinen Dienern, die glauben, sie sollen das Gebet verrichten und von dem, womit wir sie versorgt haben, heimlich und öffentlich als Spende ausgeben, bevor ein Tag kommt, an dem es weder Verkaufen noch Freundschaften gibt. Wir haben eben auch wieder gesehen, nochmal, für jeden Gläubigen, Gebet ist ein Muss. Am Gebet gibt es keinen, da kann man nicht dran vorbei. Glaube gleich Gebet. Und zwar 5-mal. Und das ist etwas, was wir sehr, sehr ernst nehmen müssen. Das ist die oberste Priorität. Wir stehen morgens auf mit dem Gedanken, heute schaffe ich alle meine Gebete. Ja, das ist, und wer sich das wirklich vornimmt, Allah wird ihm helfen. Und wer es trotzdem vornimmt und trotzdem was nicht schafft, Allah wird ihm auch verzeihen. Aber wir müssen es aufrichtig versuchen. Im Diesseits ist ja so, wenn wir unser Alltag mal so betrachten, wenn uns ein Unglück passiert, Autopanne oder man verirrt sich in der neuen Stadt oder man hat was zu Hause vergessen oder irgendetwas, die kleinen Sachen, die uns halt so ständig passieren, dann schaut man sich meistens um. Entweder man sucht einen Freund in Not, ruft jemanden an, kannst du mich abholen, kannst du mir das vorbeibringen, weißt du, wie das geht, kannst du mir den Weg erklären, jemand, der helfen kann. Oder wenn kein Freund da ist, hat gerade keiner Zeit oder das ist nicht etwas, was ein Freund machen kann, sondern das ist etwas, was man sich kaufen muss, dann die zweite Lösung, man gibt von seinem Besitz aus, um das Problem zu lösen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier, an jenem Tag wird es nicht so sein. Weder Freund noch Besitz werden einem nützen. Deswegen, was wird denn dann nützen? Was sollen wir denn tun? Allah sagt, schickt gute Taten voraus. Betet, gebt aus, bevor es soweit ist, dass nichts mehr nützen wird, außer das, was ihr vorher schon getan habt. Allah ist es, der die Himmel und die Erde erschaffen hat und vom Himmel Wasser herabkommen lässt, durch das er dann für euch Früchte als Versorgung hervorbringt. Und er hat euch die Schiffe dienstbar gemacht, damit sie auf dem Meer auf seinem Befehl fahren, und er hat euch die Flüsse dienstbar gemacht. Er hat euch die Sonne und den Mond in ihrem unablässigen Lauf dienstbar gemacht und er hat euch die Nacht und den Tag dienstbar gemacht. Schaut mal, wie oft das Wort dienstbar vorkommt. Alles ist uns dienstbar, aber wir wollen Allah nicht dienen. Allah hat alles für uns erschaffen. Alles läuft perfekt auf die Minute, auf die Sekunde genau. Man kann den Monat planen nach dem Sonnenuntergang. Man kann die Mondphasen planen, nachdem wie der Mond jeden Tag sich verändert. Man kann planen und sich darauf verlassen, dass es so sein wird. Aber wir wollen Allah nicht dienen. Auf uns ist kein Verlass. Mal beten wir nicht. Mal sind wir wahrhaftig, mal sind wir wieder ein bisschen, vernachlässigen wir diese Eigenschaft. Ja, diese Verse sollen auch die Dankbarkeit in uns erregen. Ja, weil da, wo Dankbarkeit ist, echte Dankbarkeit, dort ist dann auch eher der Glaube. Wenn man Allah dankbar ist, dann ist man auch gläubig und dann will man auch so handeln, dass es Allah erfreut, dass Allah damit zufrieden ist. Und er gewährte euch von allem, worum ihr batet. Wenn ihr die Gunst erweist, wenn ihr die Gunst Allahs aufzählen wolltet, könnt ihr sie nicht erfassen. Das ist das, ich glaube, ich habe das vorher schon mal erwähnt. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ سُبْحَانَ اللَّهِ. Wenn ihr die Gunst und die Gnaden Allahs aufzählen wolltet, könnt ihr sie nicht erfassen. Wir können sie nicht erfassen. Es sind zu viele. Sogar, wenn wir ganz genau sein wollen, die Fähigkeit, dass wir gerade zählen, ist ja auch eine Gunst von Allah. Das heißt, jedes Mal, wenn wir zählen, müssten wir eigentlich wieder zählen. Das ist auch eine Gunst, dass ich gerade zählen konnte. Ja, und ihr seht, das führt ins Unendliche. Und nochmal, wenn ihr die Gunst Allahs aufzählen wolltet, ihr könnt sie nicht erfassen. Gewiss, der Mensch ist wahrlich sehr oft ungerecht und sehr oft undankbar. Subhanallah. Das heißt, das passiert oft. Das heißt, wenn wir uns darum noch nicht mal kümmern, dann wie oft passiert das dann wohl erst? Wir müssen aktiv gegen diese schwachen Eigenschaften, diese üblen Eigenschaften, die im Menschen wohl vorhanden sind, müssen wir aktiv dagegen vorgehen. Wir müssen aktiv dagegen vorgehen, sonst werden sie uns überkommen. Und als Ibrahim a.s. sagte, mein Herr, mache diese Ortschaft sicher und lasse mich und meine Kinder es meiden, Götzen zu dienen. Mein Herr, diese Ortschaft, als er in Mekka war und diesen Ort etablierte für die Zukunft, dass es ein Ort der Wallfahrt sein sollte. Mein Herr, sie haben viele von den Menschen in die Irre geführt, die Götzen nämlich. Wer mir nun folgt, der gehört zu mir. Und wer sich mir widersetzt, so bist du ja allvergebend und barmherzig. Unser Herr, ich habe einige aus meiner Nachkommenschaft in einem Tal ohne Pflanzungen bei deinem geschützten Haus wohnen lassen. Also zu dem Zeitpunkt, wo er seine Frau Hajar und den kleinen Sohn Ismail in Mekka verließ, war das ein Tal ohne alles. Da gab es kein Wasser, keine einzige Pflanze, weit und breit keinen Hinweis, dass hier mal Menschen lebensfähig sein würden. Unser Herr, damit sie das Gebet verrichten. Schaut mal, wie wichtig das Gebet ist. Ich habe sie in der reinen Wüste, habe ich meine Nachkommenschaft auf deinen Befehl gelassen. Warum? Damit sie das Gebet verrichten, das Haus Allahs belebt wird. So lasse die Herzen einiger Menschen sich ihnen zuneigen und versorge sie mit Früchten, auf dass sie dankbar sein mögen. Unser Herr, du weißt ja, was wir verbergen und was wir offenlegen. Vor Allah ist nichts verborgen, weder auf der Erde noch im Himmel. Alles Lob gehört Allah, der mir trotz meines hohen Alters Ismail und Ishaq geschenkt hat. Gewiss, mein Herr ist wahrlich der Erhörer des Gebets. Mein Herr, mach, dass ich das Gebet verrichte, ich und auch einige aus meiner Nachkommenschaft. Unser Herr, und nimm mein Gebet an. Ja, wie Ibrahim a.s. sich hier auch vor allem um den Glauben seiner Nachkommenschaft kümmert. Ja, materielle Versorgung ist auch wichtig und er kümmert sich ja hier auch drum und er sagt ja auch, Allah macht, dass die Menschen sich ihnen zuneigen, damit sie nicht alleine leben. Der Mensch kann nicht alleine leben. Macht, dass andere auch hier hinkommen, dass sich hier eine Gemeinde etabliert, versorge sie. Materielle Versorgung muss auch sein. Islam ist keine Religion, die das eine grundnatürliche Tatsache ablehnen würde. Aber er macht sich hier auch um eine andere sehr wichtige Sache Sorgen. Und das ist auch die Pflicht der Eltern, nämlich um den Glauben seiner Nachkommenschaft. Macht, dass sie das Gebet verrichten. Macht, dass sie sich von vom Götzendienst, von Polytheismus, dass sie sich davon fernhalten. Ich sorge mich um den Glauben meiner Nachkommenschaft, die ich noch nicht mal sehe, die irgendwann noch kommen. Aber auch deren Glauben ist mir schon eine Sorge. Unser Herr, vergib mir und meinen Eltern und den Gläubigen an dem Tag, da die Abrechnung stattfinden wird. Ja, viele machen das auch nach dem Tashahhud im Gebet, bevor man Salam macht, ist bei vielen auch das eine gängige Dua, nämlich ab Rabbi ja'alni muqima salat bis al-Hisab. Ein sehr, sehr schönes Bittgebet. Inshallah werden wir es versuchen auch zu lernen und auch im Gebet oder auch so in Bittgebeten Allah damit anzurufen. Das war also Ibrahim a.s., der die Stadt Mekka bewohnbar machte, seine eigene Familie, sein eigenes Wohl opferte, Hajar ihr eigenes Wohl opferte, um diese Stadt bewohnbar zu machen, um diese Stadt zu etablieren, sie zur Wallfahrtsort zu machen. Ja, aber was haben die gemacht, die dann danach kamen, nämlich zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die Nachfolger derer, die solch eine große Tat, eine solch große Vorbild hinterlassen haben, Ibrahim und Ismail, die Vorfahren der Araber. Was haben diese getan? Sie führten Schirk ein, sie hatten üble Taten. Und was wird denen gesagt werden? Und meine ja nicht, Allah sei unachtsam dessen, was die Ungerechten tun. Er stellt sie nur zurück bis zu einem Tag, an dem die Blicke starr werden, der Tag der Auferstehung. Sie kommen hastend, die Köpfe hochhebend. Ihr Blick kehrt nicht zu ihnen zurück und ihre Herzen sind leer. Ja, dieser Blick, wenn man wirklich in kompletter Panik ist, dieser leere, starre Blick und indem man einfach nur wegrennt. Ja, das wird hier gerade beschrieben, die Gräuel und die Schrecken des Tages der Auferstehung. Und warne die Menschen vor dem Tag, an dem die Strafe über sie kommt. Da werden diejenigen sagen, die Unrecht taten: Unser Herr, stelle uns auf eine kurze Frist zurück, so werden wir deinen Ruf erhören und den Gesandten folgen. Also so kann man sich also retten. Ja, das werden die nämlich sagen. Sie wussten also schon, wie man Recht schaffen wird. Was war nochmal jetzt der Weg? Wir werden deinen Ruf erhören und den Gesandten folgen. Also nehmen wir uns doch bitte alle vor, das jetzt schon zu tun. Hattet ihr denn nicht zuvor geschworen, es würde für euch keinen Untergang geben? Ihr habt noch in den Wohnorten derer gewohnt, die sich selbst Unrecht zugefügt haben. Und es ist euch klar geworden, wie wir an ihnen gehandelt haben. Wir haben euch doch Beispiele geprägt. Und sie haben bereits ihre Ränke geschmiedet, aber ihre Ränke sind bei Allah, auch wenn ihre Ränke derart sind, dass davor die Berge vergehen. Also wenn Berge versetzt werden, wenn jemand so listig, klug, wissenschaftlich fortgeschritten, was auch immer ist, dass er so mächtig sich vorkommt, dass er sogar Berge versetzen kann. Und in unserer Zeit ist das nichts Ungewöhnliches mehr. Zu dieser Zeit, wo der Koran offenbart wurde, war das vielleicht noch etwas noch beeindruckender, noch eindrucksvoller. Für uns ist das etwas, ja, heute werden Tunnel gebaut und Berge werden versetzt, um Wohnorte zu schaffen und ja, das kleinere Berge. Ja, die großen Berge sind auch noch jetzt noch die Menschen hilflos davor. Aber selbst wenn es so wäre, dass auch große Berge versetzt werden, die Ränke sind bei Allah und letztlich wird der Plan Allahs durchgeführt werden. So meine ja nicht, Allah würde sein Versprechen gegenüber seinen Gesandten brechen. Gewiss, Allah ist allmächtig und Besitzer von Vergeltungsgewalt. An dem Tag, da die Erde zu einer anderen Erde verändert werden wird, und ebenso die Himmel, und da sie vor Allah erscheinen werden, dem einen, dem Allbezwinger. Also, subhanallah, diese Ayat, vielleicht, dass ihr euch auch vornehmt, diese Ayat von einem Qari, von einem Rezitator, einem schönen Leser nochmal zu hören, vielleicht die Übersetzung dabei zu lesen, ja, damit man das nochmal noch tiefgründiger versteht, dass es noch tiefer ins Herz eindringt. Ist wirklich sehr, sehr schöne Ayat. Und das ist auch schade, das ist aus Zeitgründen auch vor allem, damit der Kurs auch nicht zu langwierig wird für jemanden, weil lesen könnt ihr alle selber auch zu Hause. Schöner wäre es natürlich, wenn man erst das Arabische komplett liest und dann die Übersetzung und dann eine leichte Erklärung. Ja, aber wir versuchen das auch hier so kompakt wie möglich zu halten, zügig auch voranzukommen, damit Leute das auch wirklich ganz zu Ende machen. Wir leben alle in Zeiten, wir sind alle leider, mal geht es auch nicht anders und wir haben alle Verantwortungen und man versucht halt, oder dieser Kurs versucht vor allem, Koran an so viele Menschen wie möglich zu bringen. Ja, und wer dann mit Allahs Segen noch Möglichkeit hat, und es wird inshallah in Zukunft auch ein anderer Kurs noch angeboten, das noch zu vertiefen und dann über diesen Kurs dann auch hinaus noch mehr zu vertiefen und dann die Gesegneten, die das wirklich noch richtig lernen, im Sinne von einem tiefgründigen Studium, in welcher Form auch immer. Ja, das sind also alles Abstufungen. Ja, aber nehmt euch dann wenigstens außerhalb dieses Kurses auch vor, die Ayat zu hören. Es ist sowieso eine gute Sache, Koran auf Arabisch viel zu hören. Vielleicht nehmen wir uns auch vor, eine CD zu haben und dass man die von Anfang bis Ende regelmäßig hört, dass man auch alles mal gehört hat. Das ist auch Ibadah, das ist auch gottesdienstliche Handlung. Die Ohren, die Augen, der Verstand, das Herz, all dies soll beschäftigt sein im Gedenken Allahs. Und was ist besser am Gedenken an Allah, als seine eigenen Worte zu lesen, zu hören, darüber nachzudenken, darüber zu sprechen. An dem Tag, da die Erde zu einer anderen Erde verändert werden wird, das ist also der Tag der Auferstehung, alles wird anders sein, Allah wird alles verändern. An jenem Tag wirst du die Übeltäter in Ketten zusammengebunden sehen. Ihre Kleider werden aus Pech sein und das Feuer wird ihre Gesichter überdecken. Allah möge uns bewahren. Damit Allah jeder Seele vergelte, was sie erworben hat. Gewiss, Allah ist schnell im Abrechnen. Dies ist eine Botschaft an die Menschen, damit sie dadurch gewarnt werden. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا. Was sollen sie denn wissen, damit sie gewarnt werden und damit sie wissen? Was sollen sie wissen? أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Damit sie wissen, dass er nur ein einziger Gott ist und damit diejenigen bedenken, die Verstand besitzen. Ja, die Sura endet also mit der Botschaft, dass der Koran nicht etwas ist, was man geschlossen halten soll, ab und zu mal rausholt und sich spirituell ein bisschen bereichert und dann auch ganz schnell wieder zumacht. Nein, er ist Belarun Linnas. Alle Menschen sollen davon hören. Er soll allen Menschen überbracht werden. Was sie dann damit tun, ist dann ihre Sache. Und damit man dieses Überbringen auf die beste Art, so nah an die Sunna des Propheten, an die Art und Weise des Propheten, so nah wie möglich an diese Art und Weise anähneln kann, dafür muss man natürlich auch sich bemühen, sich einsetzen, erstmal selber lernen vielleicht auch, bevor man es anderen weitergibt. Nachher gibt man noch falsche Informationen weiter, das ist auch wichtig. Ja, also es ist eine Belehrung linnas, denn alle Menschen haben letztlich dasselbe Ziel, auch wenn wir hier vielleicht irgendwie der eine ärmer, der andere reicher, der eine klüger, der andere weniger klug, alle kommen hier irgendwie durch, aber letztlich gehen alle zum selben, alle laufen in dieselbe Richtung, das eine Ziel, das Jenseits, und dort ist die eigentliche schwere Zeit, wenn man von dieser Botschaft entfernt war. Deswegen, darum sollen wir uns sorgen. Worum sollen wir uns sorgen? Um den Koran, um diese Balagh, um diese Überbringung. Wir sollen sie entgegennehmen, sie umsetzen, sie verstehen, soweit wir können, damit wir sie dann auch anderen überbringen können. Damit kommen wir zum Ende von Surah Ibrahim und auch zum Ende von der Lektion 13. Allah möge alle belohnen, die bis jetzt, mashallah, durchgehalten, es hört sich zu negativ an, mitgemacht haben. Allah möge uns die Belohnung geben, Allah möge uns verzeihen, die Fehler, die wir sicherlich gemacht haben. Allah möge uns vergeben. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khair, meine lieben Schwestern. Inshallah werden wir uns bei Lektion 14 wiedersehen, wiederhören für manche von euch. Bis dann. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum.